plus eins ist zwei gleich zwei. Wir sind ziemlich reflektiert. Gott ist tot und stets dabei. Er ist der, der uns verliert. Handel so, dass er nicht deine Träume übertrifft. Deine Freunde Illusion und kein Gedanke bleibt verschont. Wissen ist Ohnmacht. Wir waren noch niemals schlauer. Wissen ist Ohnmacht. Wir fragen uns ungenau. Drang in den Roman, jede Botschaft ist geheim. Geist ist eng, so fang schon an. Philosophen wollen sein. Wohin geht's, wo fängt's an? Wenn es weitergeht, wo lang? Ich weiß niemals viel zu viel. Milliarden wie